Hoyt bin ich Millionär, nie wieder Arbia Kilos. Shoutout am Platin Casino. Ich feier mit dem Ballermann Debüt, mit dem ich ein Attentat verübt. Eine Polizeiuniform ist für mich nur ein Karnevalskostüm. Besorgt mir Bitches von sonst wo. Time is money, pronto. Und die Anzeigen von Hoes werden zurückgezogen, Kondo. Eure Haram-Tattoos im Dreck, Gun in der Hand, so wie Terroristen. Einschusslöcher in den Mentory-Bands. Rap braucht das Ghetto, das Ghetto nicht Rap. Mach mal dieses Snare aus, denn der Lambo-Motor ist sehr laut. Nie mehr nett zu Cops, lernt raus, deshalb böse gucken wie beim Stare-Down. Schwarzer Mantel, so wie Lord Vader. Oberkörper, so wie Brock Lesnar. Früher wart ihr Tony Montana, heute sind Rapper nur Cosplayer. Das Ende vom Lied, ich hole meine Gun und komme da mit einer Bande Taliban. Ficken dich und deine Mutter radikal vor den Augen deiner Kinder. Nun danach nach Miami South Beach. Klick, krack, lad die Gun durch. Und auf einmal wird es ganz ruhig. Früher bestimmte ich den Kramkurs. Gangster-Rap ohne Tanzmoves. Po, po, po, ich bin Loco. Und in love with the Coco. Po, po, po, keine Fotos. Alles oder nichts ist mein Motto. Po, po, po, fick die Soko. Amsterdam für die Mokos. Po, po, po, keine Promo. In Dortmund Legende wie Kloppo. Für eine halbe Million hab ich Schmuck in mein Safe. Und dennoch schmuggeln und pushe ich Joff oder Jay. Flex oder Pillen, Kush oder Haze. Yeah, trag ne geladene Sig-Sauer. Hublo, Iced Out, King Power. Viele Brüder sind rausgekommen, aber noch mehr Brüder müssen drin trauern. Klick, klack, ich bin Loco. Push, Hasch aus Marokko. Geschäfte so wie El Chapo. BGB und Gashiroko. Bauchtasche voll Euros. Sporttasche voll Coco. Mein Leben ein Sechser im Lotto. Aber nur so lang, bis mich ein Kopf holt. Denn ich bin seit klein auf ein Macher und Dealer. Roll mit ner Randvollen Tasche im Beamer. Starten die Kurs wieder Fahndung auf mich. Sitze ich gegen 8 in dem Flieger. Latinas auf Koks und Tequila. Ich schläg Lens für Gina, Chiara, Jasmin und Selina. Großes Kaliber, Indica Sativa. Ich liefer die Kilos für Lila. Vorbei an der Guarda Civilia. Klick, klack, lad die Gun durch. Und auf einmal wird es ganz ruhig. Früher bestimmte ich den Kramkurs. Gangster-Rap ohne Tanzmoves. Po, po, po, ich bin Loco. Und in love with the Coco. Po, po, po, keine Fotos. Alles oder nichts ist mein Motto. Po, po, po, fick die Soko. Amsterdam für die Mokos. Po, po, po, keine Promo. In Dortmund Legende wie Kloppo. Mitternachts, wir sind wach auf den Straßen. Mit der Axt, ich mach Krach in dem Laden. 70k ist der Batz, den wir jagen. Dieser Staat kriegt sich machtlos geschlagen. Semtex, Automat, zoomt die Lunden. Black Benz, Autobahn, Endsekunden. Polizei tappt schon seit Jahren im Dunkeln. Dabei bin ich immer in der Nacht am Funkeln. Echter G, immer Stress mit Police. Endorphin, ich hab Flex on the Beach. Ich komm auf die Party mit Flex und Hazy. Und du spielst keine Rolle mehr wie Patrick Swayze. On stage, Kopf race, auf Whiskey oder auf Bombay. Und wenn ich Jade zieh, dann mit Bitches, die aussehen wie Beyoncé. 10 Mille Tagesumsatz. Und du fragst dich, woher ich die Markenuhren hab. Bares unter Matratzen bunkern. Abjad läuft die Nase runter. Steine ticken an Ecken. Feinde, die sich verstecken. Kugeln aus dem Panamera fliegen. Und sie treffen eure scheiß verfickten Fressen. Klick, krank, lad die Gun durch. Und auf einmal wird es ganz ruhig. Früher bestimmte ich den Kramkurs. Gangster-Rap ohne Tanzmoves. Po, po, po, ich bin Loco. Und in love with the Coco. Po, po, po, keine Fotos. Alles oder